Geduldig nahm ich nach und nach von allem Abschied. O ihr Genossen meiner Zeit, fragt eure Ärzte nicht und nicht die Priester, wenn ihr innerlich vergeht. Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Es gibt ein Verstummen, ein Vergessen alles Daseins, wo uns ist, als hätten wir alles verloren. Eine Nacht unserer Seele, wo kein Schimmer eines Sterns, wo nicht einmal ein faules Holz uns leuchtet. Wie ein Strom an dürren Ufern, wo kein Weidenblatt im Wasser sich spiegelt, lief unverschönert vorüber an mir die Welt. Es kann nichts wachsen und nicht so tief vergehen wie der Mensch. Mit der Nacht des Abgrunds vergleicht er oft sein Leiden und mit dem Äther seine Seligkeit, und wie wenig ist dadurch gesagt. Aber schöner ist nichts, als wenn es so nach langem Tode wieder in ihm dämmert und der Schmerz wie ein Bruder der fernher dämmernden Freude entgegengeht. Oft, wenn ich am heißen Mittag, ermattet von meinen Wanderungen, unter fremdem Himmel ruhte, erschien sie mir, wie in dem trunkenen Momente, da ich sie fand. Ich presst es an mein glühendes Herz, das süße Phantom. Ich hörte ihre Stimme. Was wollt ich dann? Was ist mir fehlgeschlagen? Was wird man antworten, wenn du dahin bist und die Leute fragen, was hat ihm gefehlt? Ach, man wird nicht fragen und nicht antworten. Aber was wollt ich dann? Dass ich sah, was ein sterbliches Auge nicht sieht, dass einst die Liebe mir erschien in einem seligen Traume, sollte das töten? Die Fabel sagt vom Menschen, sie hätte die gegenwärtige Gottheit getötet. Ja, nun verstehe ich. Die Fabel ist Wahrheit. Also ein Traum war's, da mir die Liebe erschien. Und man fände beim Erwachen keine Spur von ihm. Spuren mag man finden, wenn man eifrig genug herumsucht und lange genug hinsieht. Oh, davon kann ich reden. Hab ich doch herumgesucht, bis ich hinsank? Hab ich mich doch blind gesehen an diesen Spuren? Dass nun Nacht vor mir ist, Nacht wie im Grabe.